heiße Schimmel und du ein Kranzerl im Haar. Und nie vergess ich, wie schön der Tag für uns war. Der Himmel war voller Geigen, es ist ein bisschen schon her. Es wär längst vorbei, wenn dies nicht Liebe wär. Ich mag dich so, als wär's das allererste Mal. Ich brauch dich viel, viel mehr, als ich dir sagen kann. Am allerliebsten möchte ich nur in deinen Armen leben. Was du mir gibst, das kann mir niemand anders geben. Ich hätte dir gern die geheimsten Wünsche erfüllt. Es geht im Leben halt nicht immer so, wie man's will. Dass jeder Traum für uns wahr wird, darauf kommt's wirklich nicht an. Das Schönste ist zu wissen, wir kommt's an. Ich mag dich so, als wär's das allererste Mal. Ich brauch dich viel, viel mehr, als ich dir sagen kann. Am allerliebsten möchte ich nur in deinen Armen leben. Was du mir gibst, das kann mir niemand anders geben. Am allerliebsten möchte ich nur in deinen Armen leben. Was du mir gibst, das kann mir niemand anders geben. Was du mir gibst, das kann mir niemand anders geben.